Dieses Audiobook wird Ihnen präsentiert von Audible. Audible. Clever lesen. Einfach Zeit sparen. Alles für Berg Carmen. Von Sebastian Fitzek. Gelesen von Peter Lonzek. Viele halten mich für ein Arschloch. Vermutlich bin ich das auch. Aber die wenigsten können das wirklich beurteilen. Sie lernen mich immer in Situationen kennen, in denen es unmöglich ist, Freundschaften zu schließen. Nicht in einer lockeren Runde beim Bier, nicht beim Sport und schon gar nicht auf einer Party, sondern immer am Arbeitsplatz. Und mein Arbeitsplatz ist der Tod. Da der Tod sich nicht an feste Arbeitszeiten hält, habe ich kein Büro. Ich bin eher ein Vertreter, ein Handelsreisender. Ich reise Menschen hinterher, von deren Existenz Sie besser nichts hören wollen. Psychopathen, die in ihrer Brotdose einen abgetrennten Kinderfinger spazieren tragen, an dem sie nach Schichtende noch etwas nuckeln wollen. Soziopathen, die ihrer gelähmten Ehefrau interessiert beim Verhungern zusehen. Menschen von nebenan halt. Meistens komme ich zu spät, so wie heute, in Berg Carmen. Als mich der Anruf auf meinem Notfallhandy erreichte, war ich gerade dabei, eine Hello Kitty-Armbanduhr vor den Augen meiner Tochter verschwinden zu lassen. Lisa feierte ihren 7. Geburtstag, und meine Ex-Frau Tanja hatte ausgerechnet mich als Zauberer für die Kindergesellschaft engagiert. Nun musste sie sich allein mit den Kindern rumschlagen, die alle den versprochenen Zaubertrick erwarteten, während ich auf der B61 unterwegs war, um mich in Berg Carmen mit einem Geisteskranken zu treffen. »Die alte Dobkowitz hat ihn als Erste entdeckt«, klärte mich der Einsatzleiter am Handy auf. Dobkowitz. Der SEK-Chef Hartmann hatte den Namen der alten Dame so betont, als wäre sie eine lokale Berühmtheit. Mir war sie ebenso fremd wie jeder Einzelne aus der Heerschar von Einsatzkräften, Presseteams und Schaulustigen, die sich trotz des strömenden Regens in der Fußgängerzone Nordberg drängten und von den uniformierten Beamten nur mit Mühe vom Tatort zurückgehalten werden konnten. Der Einsatzleiter sah genauso aus, wie ich ihn mir aufgrund seiner asthmatischen Stimme vorgestellt hatte. Übergewichtig, mit schütteren Haaren und einer grobporigen Fleischernase. Als ich ihm seine nasse Hand schüttelte, erwartete ich fast, von ihm zu einem Bier- und Hackbraten eingeladen zu werden. »Scheiß Wetter haben Sie sich ausgesucht!« So wie ich trug er weder Kapuze noch Regenschirm. Dafür steckten seine Füße in riesigen polizeigrünen Gummistiefeln. Wenn das wirklich seine Schuhgröße war, dann könnte ich ihn nachher als Clown für Lisas Kindergeburtstag mitnehmen. Zwei seiner Männer bahnten mir den Weg hinter das Flatterband. »Können Sie sich erklären, weshalb er nur mit Ihnen verhandeln will?« »Keine Ahnung«, sagte ich und zuckte mit den Achseln. Hätte ich dem Einsatzleiter gesagt, dass er nur mal meinen Namen googeln müsste, dann hätte das ziemlich überheblich geklungen. Wie sollte ich jemandem, der mich nicht kannte, erklären, dass ich der Beste war? Dabei war ich noch nicht einmal ein ausgebildeter Polizeipsychologe. Ich hatte Jura studiert und war irgendwann beim Bundeskriminalamt hängen geblieben. »Die vom BKA sagen, Sie sind eigentlich Profiler und kein Unterhändler?« sagte Hartmann. Es klang nicht argwöhnisch, sondern einfach nur interessiert. Bis jetzt hielt er mich offenbar noch nicht für einen Mistkerl. Nun, das würde sich sehr schnell ändern, wenn er erst einmal bemerkte, wer gleich das Kommando an sich reißen würde. »Stimmt. Normalerweise versuche ich, mich in die pathologischen Gedankenstrukturen von Serienmördern hineinzuversetzen«, sagte ich. »Aber das hilft mir auch bei Verhandlungen mit Geiselnehmern. Konfliktdeeskalation ist sowas wie mein Hobby.« Sie führten mich zu dem roten Backsteingebäude der Sparkasse Berg Carmen Böhnen, die sich in etwa 30 Metern Entfernung gegenüber des Tatortes befand. »Keine schlechte Idee«, nickte ich Hartmann zu. Sie hatten ihr Hauptquartier hinter den kugelsicheren Scheiben der Bank aufgeschlagen, mit direkter Sicht auf den Psychopathen im Schaufenster auf der anderen Seite. »Hat er schon seine Forderungen gestellt?«, fragte ich, während ich in Hartmanns Kielwasser in das Großraumbüro der Sparkasse gespült wurde. Der Polizist setzte sich hinter einen leeren Schreibtisch und gab mir ein Zeichen, mir ebenfalls einen Stuhl heranzuziehen. Kurze Zeit später starrten wir beide gemeinsam auf einen Computermonitor. Die Sicherheitskameras der Bank waren jetzt auf die Ladenzeile gegenüber ausgerichtet und warfen ein gestochen scharfes Farbbild auf den Bildschirm vor uns. »Forderungen?« Hartmann schüttelte den Kopf und verteilte etwas Spritzwasser über die Tastatur. Eine Computermaus verschwand unter seinen Händen und die Kamera zoomte näher an den Tatort heran. Das Bild wurde grobkörniger. »Können Sie das da lesen?« Ich hatte viel zu sehr auf den maskierten Mann auf dem Holzstuhl hinter der dreckigen Schaufensterscheibe geachtet, so dass mir das kleine Pappschild vor den Springerstiefeln des Täters bislang gar nicht aufgefallen war. Hartmann drückte mir eine frische Farbkopie in die Hand. Ein stark vergrößerter Ausschnitt des Schaufensters. 700 Euro oder die Stadt stirbt, las ich den Text vor, der in schwarzen Druckbuchstaben auf dem Pappschild stand. Für diese lächerliche Summe haben Sie mich hierher geholt? Hartmann nickte langsam. Gertrud Dobkowitz war mit ihrem Hund Gassi gehen und hat ihn als Erste dort im Fenster hocken sehen. Zunächst hielt sie ihn für eine Schaufensterpuppe. Doch dann hat sich der Typ mit der Skimaske bewegt und die Töle schlug an. Also ist sie reingegangen. Ja, die Olle Dobkowitz ist nicht ohne Grund Berghamens beliebteste Fremdenführerin. Sie kennt alles und jeden im Ort. Und wenn es etwas Neues gibt, ist sie die Erste, die der Sache auf den Grund geht. Was hat der Mann zu ihr gesagt? Nicht viel mehr, als auf dem Schild steht. Er will 700 Euro haben, sonst würde die Stadt sterben. Gertrud sagt also zu ihm, er solle den Quatsch lassen und lieber arbeiten gehen. Da hat er gelacht und nach ihnen verlangt. Und wieso haben Sie ihn nicht rausgeholt, wenn selbst eine Rentnerin da einfach rein- und rausspazieren kann? Fragte ich. Weil er der Dobkowitz das hier mitgegeben hat. Hartmann reichte mir einen durchsichtigen Beutel, in dem sich etwas befand, was wie die graue Kinderknete aussah, aus der Melisa letztes Jahr einen Aschenbecher geformt hatte. Der leichte Nitrogeruch, der mir aus dem Beutel entgegenschlug, war unverkennbar. »Semtex«, sagte ich und gab Hartmann den Plastiksprengstoff zurück. »Damit dürfte auch klar sein, was da blinkt.« Ich deutete auf den flackernden roten Punkt über der Brusttasche der olivgrünen Outdoorweste des Täters. »Möglich. Vielleicht ist er verkabelt.« Hartmann schneuzte sich die Nase. »Er lässt jetzt keinen mehr rein. Die Sprengstoffhunde konnten durch die geschlossene Ladentür keine Witterung aufnehmen. Hey, wo wollen Sie hin?« Er sprang erschrocken auf, als er merkte, dass ich meinen Platz verlassen hatte und durch das Großraumbüro zurück zum Ausgang ging. »Na, wohin wohl?« fragte ich mit leicht zynischem Unterton. Es war Zeit, dass ich hier das Ruder in die Hand nahm. »Er will mich sprechen, also schaue ich mal zu ihm rüber.« Hartmann hatte mich natürlich nicht unvorbereitet gehen lassen. Bevor er mich zähneknirschend über die Fußgängerzone zum Schaufenster marschieren ließ, versorgte er mich mit einer kugelsicheren Weste und einer Funkkapsel, die jetzt in meinem linken Ohr steckte und mit der er die Verbindung zu mir hielt. Ich wusste, dass er mich am liebsten durch ein Verhandlungsmäuschen aus seiner eigenen Truppe ersetzt hätte. Aber dann hätte er den Pressehyänen mit ihren Fotoapparaten, Kameras und Ü-Wagen hinter dem Flatterband erklären müssen, weshalb er mich von einem direkten Gespräch mit dem Täter abhielt, der ausdrücklich nun mit mir reden wollte. Wenn der Mann sich vor Zeugen in die Luft jagte, weil Hartmann mich nach Hause geschickt hatte, wäre eine Strafversetzung sein geringstes Problem. Ich ging langsam und mit erhobenen Händen auf das Schaufenster zu und blieb in 10 Metern Entfernung neben einer Laterne stehen. Der Wind rüttelte an einem Plakat, das mit einem grauen Draht an der Straßenlampe befestigt war und auf dem ein zuversichtlich lächelnder Roland Schäfer für seine Wiederwahl warb. Ich löste den Draht, zog einen Edding aus meiner Lederjacke und schrieb eine Nummernfolge auf die hohe Stirn des Bürgermeisters. Dann drehte ich das Plakat zum Schaufenster. Nur wenige Sekunden später klingelte mein Handy. »Hallo, Adam!« Der Mann mit der Skimaske sprach mit der Stimme eines Vertrauten, so als würden wir uns schon lange kennen. Ich hatte auf laut gestellt, damit Hartmann über den Sender in meinem Ohr mithören konnte. »Hallo?« antwortete ich. »Jetzt, wo ich weiß, dass Sie meinen Namen kennen, verraten Sie mir auch Ihren?« »Natürlich«, sagte er und zog sich seine Maske vom Kopf. »Ach du Scheiße!« zischte Hartmann in meinem Ohr. »Das ist Benny!« Um mich herum summten die elektronischen Motoren zahlreicher Digitalkameras. Zum Glück hielt die Presse sich bislang an das Blitzlichtverbot. »Benjamin!« bestätigte der langhaarige Kerl, der jetzt seine plattgedrückte Mähne durch heftiges Kopfschütteln auflockerte. Soweit ich das durch den Bindfadenregen erkennen konnte, schien er zu grinsen. Ganz offensichtlich freute er sich über die Aufmerksamkeit, die man ihm heute schenkte. »Darf ich näher rankommen, Benjamin?« fragte ich vorsichtig. Er nickte. »Schön, dann stehe ich nämlich im Trockenen.« Ich trat unter das Vordach des Ladens, das früher einmal ein Schreibwarengeschäft gewesen sein musste. In der Tür klebte noch eine alte Werbung für Tintenpatronen. »Benny Senner ist ein harmloser Spinner«, klärte mich der Einsatzleiter aus der Ferne auf. »24 Jahre alt, studiert Ökomanagement, Schwerpunkt erneuerbare Energien, ein Umweltaktivist. Er hat vor 3 Jahren schon mal den Wohnturm besetzt und freie Mieten für Sozialhilfeempfänger gefordert.« Ich fragte mich, ob Hartmann mit dem Wohnturm das hässliche, leerstehende Betonhochhaus gegenüber vom Rathaus meinte, wandte mich dann aber den wichtigeren Fragen zu. »Was wollen Sie, Benny?« »Das wissen Sie doch. Steht alles hier drauf.« Benny nahm es offenbar nicht krumm, dass ich versuchte, eine Vertrauensbeziehung aufzubauen, indem ich die Koseform seines Namens benutzte. Er stupste mit seinem Stiefel gegen das Schild zu seinen Füßen. Erst jetzt sah ich, dass direkt unter seinem Stuhl eine Stoppuhr lag. Ihr Zeiger tickte. 700 Euro? Das ist aber nicht viel Geld für den Aufriss hier, sagte ich bemüht locker. Ich hielt meine linke Hand mit der Handfläche zu ihm geöffnet, um zu signalisieren, dass ich vor ihm nichts zu verbergen hatte. Sie haben nichts verstanden. Sie schwimmen auch nur mit dem Strom. Ich blinzelte. »Wie meinen Sie das, Benny?« Das Lächeln in dem aknenarbigen Gesicht des jungen Studenten verschwand. Er sah so auf einmal aus wie jemand, der Sorge hat, dass ihm niemand zuhört, obwohl er etwas Wichtiges zu sagen hat. »Wissen Sie, dass Berghamen in den Jahren um 25 Meter abgerutscht ist?« fragte er mich. »Nein.« »Daher weht der Wind«, knarrte Hartmann in meinem Ohr. »Die Schäden des Bergbaus!« Ich nickte. Mir waren die Risse in den Straßen und Häuserwänden schon bei der Herfahrt aufgefallen. Ich war in Lünen groß geworden und wir hatten Entschädigung von der Abbaugesellschaft bekommen. So lange jedenfalls, bis es meinen Vater 67 bei dem Grubenunglück auf Minister Achenbach erwischt hatte und meine Mutter mit mir nach Köln gezogen war. »Verdammte Kohle!« schimpfte Benny und für einen Augenblick dachte ich, er wolle auf das Schild spucken. »Die haben alles rausgeholt! Die ganze beschissene Steinkohle für die beschissenen Kraftwerke und ihren beschissenen Strom! Ohne Rücksicht auf Verluste! Und jetzt haben wir den Salat! Wir sacken ab! Aber nicht nur die Straßen, Wiesen, Felder und Häuser, sondern auch die Flüsse! Wissen Sie, was das heißt?« »Ich kann's mir denken.« »Die Scheißflüsse strömen bald rückwärts! Die haben keinen Abfluss mehr. Raten Sie mal, wie viele Pumpwerke es in Berghamen gibt, um zu verhindern, dass wir hier alle absaufen.« Ich zuckte mit den Achseln. 9 Stück. Im letzten Jahr haben die 22,3 Milliarden Liter Wasser in höher gelegene Gewässer, zum Beispiel in die Emscher, geflutet. 22,3 Millionen Kubikmeter. »Gleich fängt er mit seinem Vortrag über die Ewigkeitsschäden an«, informierte mich Hartmann über Funk, und er sollte recht behalten. »Das sind die unendlichen ewigen Schäden, die uns der Bergbau hinterlassen hat. 25 Millionen Euro kostet es jedes Jahr, gegen die Wassermassen anzukämpfen. Bis ans Ende unserer Tage. Solange Berghamen besiedelt ist, müssen die Pumpen laufen, sonst ist hier Land unter. Dazu steigt das Grubenwasser in den stillgelegten Zechen an und verseucht unser Grundwasser. Das kostet nochmal 100 Millionen, verstehen Sie? Über 150 Millionen jedes Jahr jährlich bis zum jüngsten Gericht. Alles Geld, das die Kohlebonzen bestimmt nicht eingeplant haben.« »Alles klar«, unterbrach ich den hitzigen Redeschwall des Studenten. »Und Sie wollen mit dieser Aktion hier auf diese Umweltproblematik aufmerksam machen?« Nein, sagte Benny. Dafür ist es schon zu spät. Die Schäden sind ja alle schon entstanden. Die Zechen hier wurden viel zu spät stillgelegt. Was wollen Sie dann? Steht doch auf meinem Schild, wiederholte er und klang fast maulig. 700 €. Schön. Dann gehe ich jetzt rüber zum Geldautomaten, ziehe ein paar Scheine raus und damit ist der Spuk hier beendet? Ich glaube kaum, dass im Automat so viel drin ist. Weshalb? Wissen Sie, wie viel 22,3 Milliarden Liter Wasser sind? Konterte er mit einer Gegenfrage. Ich sag's Ihnen, das sind 700 Liter in der Sekunde, die durch die Pumpen strömen, damit wir nicht untergehen. Und genau das ist mein Umrechnungskurs. 700 € für jede Sekunde, die wir heute verhandeln. Er griff nach der Stoppuhr unter seinem Sitz. Und das sind jetzt schon 4 Minuten und 47 Sekunden. Macht nach Adam Riese bislang über 200.000 €. Tendenz steigend. Und wieso sollten wir Ihnen diese Summe zahlen? Fragte ich. Weil ihr keine andere Wahl habt. Er holte etwas aus der Brusttasche seiner Jacke, das aus der Ferne wie ein Plastikfeuerzeug aussah, mit dem Unterschied, dass an seiner Spitze eine Leuchtdiode blinkte. »Solltet ihr mich zu lange auf mein Geld warten lassen, werde ich auf diesen Zünder drücken.« Benny grinste. »Und zwar spätestens nach einer Stunde, also bei einem Forderungsstand von 2.520.000 €.« Hinter mir registrierte ich hektische Bewegungen. Ich wusste, Hartmann hatte mehrere Scharfschützen auf den gegenüberliegenden Häuserdächern und hinter den geöffneten Türen der Streifenwagen postiert, die in V-Formation in einem gebührenden Sicherheitsabstand zur Ladenzeile standen. »Benny, wir haben die gesamte Fußgängerzone und jedes Haus hier bereits geräumt«, sagte ich beschwichtigend und vermied negative Worte wie Tod, Sterben oder Geisel. »Wenn Sie da draufdrücken, schaden Sie nur sich selbst.« Benny lachte, als hätte ich den Scherz des Jahrhunderts gemacht. »Sie irren sich. Ihr denkt alle, ich wäre hier verkabelt, was? Okay, stimmt. Das bin ich. Aber ich gehe hier doch nicht alleine drauf, sondern die gesamte Stadt.« »Das müssen Sie mir bitte erklären«, bat ich ihn. »Wie wollen Sie das schaffen?« Benny zog die Nase hoch. »Hören Sie gut zu, Mann. Ich habe mehrere Sprengsätze an neuralgischen Punkten postiert. Wenn die hochgehen, werden alle 9 Pumpwerke ausfallen. Irreparabel, auf einmal. Nach der Sintflut der letzten Tage sind die Überlaufbecken jetzt schon randvoll. Fragen Sie den Bürgermeister, wie lange es dauert, bis Bergkam absäuft.« Er lachte wieder. »Ihr habt vielleicht genug Zeit, um die Stadt zu evakuieren, aber zurückkommen wird keiner mehr. Das würde keinen Sinn machen, wenn alles zerstört ist. Also beeilen Sie sich, Adam. Wenn ich nicht in spätestens einer Stunde mein Geld bekomme, mache ich aus Bergkamen ein zweites New Orleans. Es wird nur etwas feuchter.« Nachdem Benny das Gespräch beendet hatte, ging ich in die Sparkasse zurück, wo mich Hartmann mit einem Gesichtsausdruck empfing, den ich schon mal bei Tanja gesehen hatte. Damals, als sie mir den Ohrring zeigte, den sie in der Ritze unserer Couch gefunden hatte. Leider keinen, den sie vermisst hatte. »Was für eine verdammte Scheiße geht hier ab?« fragte Hartmann und klang jetzt sogar schon wie meine Ex-Frau. Einer seiner Assistenten reichte mir einen lauwarmen Kaffee. Ich zog meine tropfende Jacke aus und hängte sie über die Lehne eines Bürosessels. »Sagen Sie es mir«, antwortete ich und sah zu dem Plasmafernseher an der Wand, auf dem normalerweise Imagefilme oder stumme Börsennachrichten für die wartenden Kunden liefen. Jetzt zuckten verwackelte Luftbilder der Fußgängerzone über das Gerät. Die Aufnahmen mussten aus dem News-Hubschrauber stammen, der in dieser Sekunde hoch über unseren Köpfen wummerte. »Ist das wahr, was dieser Benny uns erzählt? Kann er wirklich die Stadt hier ertränken?« »Theoretisch schon.« Ich drehte mich zu der neuen Stimme in meinem Rücken um und blickte in ein bekanntes Gesicht. Roland Schäfer lächelte wie auf dem Wahlplakat, reichte mir die Hand und setzte sich zu uns. »Sie wollen wissen, ob er die gesamte Stadt in Geiselhaft nehmen kann?« Ich nickte. »Leider ja. Es regnet jetzt seit einer Woche ununterbrochen. Wenn allein das Pumpwerk Beverbach in Rünte oder gar das in Kubach ausfällt, geht's hier rund. Ganze Stadtteile werden überflutet, vielleicht sogar bis nach Hamm runter. Auf jeden Fall stehen die Keller unter Wasser und die Häuser werden auf Dauer unbewohnbar. Vorausgesetzt natürlich, der Attentäter hat einen Weg gefunden, die Pumpen auf Dauer außer Gefecht zu setzen. Zum Beispiel, indem er sie sprengt? Fragte ich und trank einen Schluck der ockerfarbenen Kaffeebrühe. Wir überprüfen gerade alle Anlagen, sagte Hartmann. Noch haben wir nichts Verdächtiges gefunden. Er rieb sich mit dem Daumen und Zeigefinger seiner rechten Hand die Augen, und ich fragte mich, ob er Migränepatient oder Kontaktlinsenträger war. Vielleicht hatte er auch nur schlecht geschlafen. Was schlagen Sie vor? Fragte er mich, ohne aufzusehen. Ich wartete eine Sekunde, bevor ich ihm antwortete. Nun, wir haben hier den besonderen Fall einer Suizidprovokation kombiniert mit einer Attentatsdrohung. Der Täter will sich selbst in die Luft sprengen und gleichzeitig mehr als 50.000 Menschen obdachlos werden lassen. Merkwürdigerweise legt der Mann keinen Wert darauf, seine Identität zu verheimlichen, was normalerweise auf eine idealistische, politische Motivation hindeutet. Dennoch stellt er klare finanzielle Forderungen. Ist er eigentlich in irgendeiner Zelle organisiert? Nein, nicht, dass es uns bekannt wäre. Wie gesagt, Benny Senner hieß bei uns jetzt immer nur Benny Spinner. Hartmann steckte sich einen Werbebleistift der Sparkasse in seinen Mundwinkel. Hausfriedensbruch, grober Unfug, Ruhestörung, sowas ist schon sein Ding. Aber niemals Gewalt gegen Menschen. Aber irgendwie ist unser harmloser Benny an Plastiksprengstoff rangekommen, erinnerte ich. Ja, dennoch glaube ich nicht, dass er andere in Lebensgefahr bringen würde und Bomben in Pumpwerken versteckt. Ich nickte. Da stimme ich Ihnen sogar zu. Hartmanns Bleistift wanderte in den anderen Mundwinkel und er zog erstaunt die Augenbrauen hoch. Also blufft er nur? Nein, ich denke, dass er die Bomben irgendwo anders platziert hat. Ich sah, wie der Bürgermeister etwas sagen wollte, ließ mich aber nicht unterbrechen. Ich habe eben nur wenige Sätze mit Benny gesprochen, aber in der kurzen Zeit hat er mehrmals das Wort Strom oder Strömen benutzt, sowie die Kraftwerke beschimpft. Zudem beschäftigt er sich in seinem Studium mit regenerativen Energien. Ich stand auf und sprach nun abwechselnd zu Hartmann und zum Bürgermeister. Natürlich geht es ihm nicht nur um das Geld, er will selbstverständlich auch ein Zeichen setzen. Deshalb die effekthascherische Inszenierung. Und er will nicht nur Bergkamen treffen, sondern auch die Bonzen, wie er sie nennt. Deshalb gehe ich davon aus, dass er zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen wird. Ich machte eine Pause, wohl wissend, dass jetzt auch die anderen Beamten in Hörweite mir ihre Aufmerksamkeit schenkten. Er weiß ziemlich sicher durch sein Studium, wie ein Kraftwerk funktioniert. Er wird die Stromzufuhr für die Pumpen außer Kraft setzen. Vermutlich sprengt er einfach nur mehrere Strommasten, zerstört Oberleitungen oder setzt die Umspannwerke matt. Hartmann wurde blass. Man konnte förmlich sehen, wie der Gedanke an die unzähligen Anschlagsziele in ihm arbeitete. »Und was sollen wir jetzt tun? Sein Ultimatum läuft in 32 Minuten ab.« Der Bürgermeister griff sich einen Taschenrechner. »Also in 1.344.000 Euro.« Ich warf einen bestätigenden Blick auf das grünliche Display des Rechners. Schäfer war gerade dabei, sich die maximale Summe bis zum Ablauf von Bennys 60-Minuten-Frist auszurechnen und kam auf 2,52 Millionen Euro. Hartmann griff zu einem Funkgerät und stand ebenfalls auf. »Team A, wie sieht es aus?« fragte er und drehte mir den Rücken zu. Hinter den Glasscheiben konnte ich einen vermummten SEK-Mann auf dem Vorplatz sehen, der kurz die Hand hob. »Startklar«, kam es leise aus Hartmanns Funkgerät. »Alle Männer auf Position!« »Das würde ich nicht tun«, riet ich von einer möglichen Stürmung ab. Hartmann drehte sich um und warf mir einen irritierten Blick zu. »Sie haben mir doch eben erst gesagt, Sie halten den Täter für gefährlich. Soll ich warten, bis er seine Drohung in die Tat umsetzt?« »Nein.« »Und was dann?« »Geben Sie ihm das Geld.« Jetzt lachte Hartmann, als hätte ich ihm vorgeschlagen, Gertrud Dobkowitz mit einem Maschinengewehr auszustatten, damit sie den Sturm anführen konnte. »Sie haben ja wohl den Verstand verloren«, sagte er mit dem mir vertrauten Tonfall meiner Ex-Frau. »Hören Sie«, antwortete ich so ruhig wie möglich. Der Täter geht sehr geordnet und nach einem Plan vor. Das heißt, er ist kein impulsiver Psychopath. Aber wir haben einen klaren Vorteil. Ihm fehlt eine Exit-Strategie. Soll heißen? Soll heißen, dass er nichts mit dem Geld anfangen kann. Sehen Sie ihn sich doch mal an. Ich deutete auf den Überwachungsmonitor, der weiterhin das Schaufenster des Ladens einfing. Benny war gerade dabei, sich sein rechtes Hosenbein umzuschlagen. Selbst von hier aus sah man, dass seine Finger zitterten. Das ist kein Killer. Er ist unsicher und wird immer nervöser. So was Großes hat er noch nie durchgezogen. Ich bin mir sicher, ich kann ihn da rausverhandeln. Doch dafür brauche ich Zeit. Und die kriege ich nur, wenn ich das nächste Mal etwas in der Hand habe, wenn ich wieder zu ihm gehe. 22 Minuten und damit 924.000 Euro später näherte ich mich wieder dem Schaufenster des Ladens. Ich hatte mich nicht getäuscht. Benny schwitzte. Sein Palästinenser-Schal lag achtlos neben dem Stuhl und er grinste nicht mehr, als er mich sah. Obwohl ich einen schwarzen Aktenkoffer bei mir trug und er wissen musste, was ich darin befand. Er griff sich nervös in den Nacken und begann, ihn langsam zu massieren. Mit der anderen Hand zog er sein Mobiltelefon aus der Hosentasche. Wenig später klingelte mein Handy. »Wie viel?« fragte er knapp. »Fast 2 Millionen. Mehr konnte die Sparkasse so schnell nicht auftreiben.« Das war keine Lüge. Es war ohnehin ein Wunder, dass überhaupt so viel zusammengekommen war. Sämtliche Filialen der Umgebung des Nordbergs hatten in den letzten 20 Minuten ihre Geldtransporter losgeschickt. »Aha«, sagte Benny in einem Tonfall, der nicht erkennen ließ, ob er damit einverstanden war oder er gleich den Zünder ziehen würde. Immerhin lagen wir mit dieser Summe jetzt schon über 100.000 Euro hinter seinen Forderungen zurück und die Stoppuhr zu seinen Füßen tickte immer noch. »Wie geht's jetzt weiter?« fragte ich so freundlich wie möglich. »Nehmen Sie den Knopf aus dem Ohr!« »Scheiße!« kommentierte Hartmann Bennys Befehl. Es war das Letzte, was ich über Funk von dem Einsatzleiter hören sollte. »Ist draußen«, bestätigte ich Benny und hob den Koffer. »Soll ich jetzt zu Ihnen reinkommen?« »Ja, aber erst machen Sie das Handy aus und nehmen den Akku raus.« Ich spürte förmlich, wie Hartmann hinter mir wütend auf den Schreibtisch einschlug. »Macht euch nicht in die Hosen, Jungs«, sagte ich, bevor ich auflegte. »Schließlich bin ich derjenige in der Gefahrenzone.« Ich riss den Akku aus dem Telefon und legte beides auf den nassen Gehweg. Dann ging ich langsam mit erhobenen Händen auf das Schaufenster zu. Die 2 Millionen waren in 6 Bündel aufgeteilt, die jeweils nicht mehr als ein dünnes Taschentuch wogen. Dennoch zog der Koffer wie eine Hantel meinen rechten Arm nach unten. Die Ladentür war offen. Im Inneren des leeren Geschäftes schlug mir ein Mief aus Staub, Schweiß und Angst entgegen. Jetzt, aus nächster Nähe, erkannte ich sofort, dass Benny keine 5 Minuten mehr durchhalten würde. Ein Kinderspiel für einen Verhandler wie mich. »Wie geht's?« fragte ich ihn. »Nicht so«, antwortete er und räusperte sich. »Ist das Geld wirklich da drin?« »Ja.« Ich ließ den Koffer aufschnappen. Jetzt kam zum ersten Mal Bewegung in seinen dürren Körper. Er ging zum Fenster und drückte, ohne mich aus den Augen zu verlieren, auf einen kleinen Schalter am Rahmen. Es knackte und der Außenrollladen senkte sich herab. »Schluss mit der Vorführung«, sagte er und winkte zur Einsatzzentrale gegenüber. Als niemand mehr von draußen zu uns hineinsehen konnte, drehte er sich zu mir um und fuhr sich nervös durch seine Haare. »Okay, und wie geht's jetzt weiter?« »Wie besprochen«, sagte ich und sah auf die Uhr. Dann stellte ich den Koffer zu seinen Füßen und nahm das erste Geldbündel heraus. »Dreh dich um«, befahl ich ihm und steckte es in eine der zahlreichen Außentaschen seiner Jacke. »Sobald ich die Kohle an deinem Körper verstaut habe, gehst du raus und wartest, bis dich alle Kameras im Visier haben.« »Schon klar, will ja, dass jeder hört, was ich zu sagen habe.« »Genau.« Zum Glück war Benny nur total nervös, aber nicht total bekloppt. Wir hatten das alles stundenlang durchgekaut. Seit Wochen. Die ganze Welt sollte erfahren, welche Schäden der Bergbau angerichtet hatte. Schäden, die die Ewigkeit überdauerten und vor denen man nicht die Augen verschließen darf. Nicht, wo derzeit in China ein noch viel größerer menschen- und umweltverachtender Raubbau an der Natur betrieben wurde. Sobald du dich vor der Presse in Position gebracht hast, rufst du diese Nummer hier an. Ich steckte ihm ein letztes Geldbündel zu und reichte ihm dann einen Zettel, auf dem ich Hartmanns Handynummer notiert hatte. Was soll ich sagen? Sag, ich mache das alles nur für Berg Carmen, verlangte ich. Mehr nicht. Für alles andere ist später noch genug Zeit, wenn sie dich verhören. Dann gibst du ihnen die 2 Millionen zurück und spätestens heute Abend wird jeder wissen, dass du weder ein Attentäter noch ein Dieb bist. Und die ganze Welt kennt den Umrechnungskurs, grinste Benny. 700 Liter Wasser in jeder Sekunde. Mann, es wird echt Zeit, dass da mal jemand aufwacht, bevor die noch mehr Kohlekraftwerke bauen. So ist es. Ich schloss den leeren Koffer und nahm ihn in die Arme. Mann, das hat echt Spaß gemacht, lachte er nervös. Danke, dass du mir geholfen hast, das durchzuziehen. Bin nur froh, wenn ich die Sprengstoffattrappe wieder ausziehen kann. Die kratzt tierisch unter dem T-Shirt. Ich grinste und fuhr ihm durch die Haare. In dem Jahr der Vorbereitung war mir dieser Verrückte richtig ans Herz gewachsen. Natürlich war es kein Zufall, dass er ausgerechnet mich angesprochen hatte. Es gibt schließlich nicht viele Verhandler der Polizei, dessen Väter bei einem Grubenunglück ums Leben gekommen sind. »Das Ultimatum läuft ab«, sagte ich zu ihm und deutete zur Tür. »Geh raus und bring es zu Ende.« Für einen kurzen Moment hatte ich den Eindruck, er würde sich wie in Zeitlupe von mir fortbewegen. Langsam, schlaksig, aber dennoch mit energischem Schritt. Er war ein Krieger, der in seine letzte Schlacht zog. Ein Idealist, der trotz seiner jungen Jahre so viel Zorn in sich trug, dass er seine gesamte Zukunft für einen Krieg opferte, der nicht gewonnen werden konnte. Ich hatte Respekt vor seinem Mut, den ich niemals aufbringen würde. Aber ich hatte getan, was ich tun konnte. Ihnen vor Augen geführt, wohin ihr Bergbau sie geführt hatte. Der meinen Vater umgebracht hatte. Während Benny die Tür öffnete und nach draußen in den strömenden Regen trat, wich ich immer mehr in den Laden zurück. Es gab keinen Hinterausgang, durch den ich hätte fliehen können. Nur einen kleinen Verschlag mit einem Handwaschbecken und einer Toilette. Ich spürte, dass Benny gerade dabei war, Hartmanns Nummer zu wählen, als ich mich unter das Becken hockte. Dann sah ich auf die Uhr. Noch 10 Sekunden, dann lief das Ultimatum ab. Draußen hörte ich Benny mit schriller Stimme den vereinbarten Satz brüllen. »Ich tue das alles nur für Berg Carmen!« Dann, 2 Sekunden zu früh, zerfetzte eine gewaltige Explosion nicht nur die Rollladen und die Schaufensterscheibe, sondern auch die obere Hälfte von Benjamin Senner. Später, nachdem sich das erste Chaos gelegt, die wenigen verletzten Gaffer versorgt und der Tod des offenbar geistig verwirrten Täters offiziell festgestellt worden war, befand ich mich auf dem Weg zurück zu Lisas Kindergeburtstag. Mit etwas Glück schaffte ich es noch zu Kaffee und Kuchen. Den Zaubertrick würde ich nicht mehr vorführen. Davon hatte ich heute schon mehr als genug vollbracht. Denn natürlich war das verbrannte Geld, das man bei dem Selbstmordattentäter gefunden hatte, nicht die vollständige Summe gewesen. Während Benny mir den Rücken zugedreht hatte, hatte ich ihm immer wieder das gleiche Bündel in seine Taschen gesteckt. Benny war viel zu nervös gewesen, um zu bemerken, dass er nicht mal 100.000 Euro bei sich hatte, von denen einige Scheine sehr effektvoll nach der Detonation durch die Fußgängerzone gewirbelt waren. Die Bilder würden heute Abend die Nachrichtensendungen beherrschen. Umweltaktivist sprengt sich aus Protest gegen Bergbauschäden in die Luft. Ich setzte den Blinker für die Autobahnzufahrt und tastete zufrieden nach den Geldbündeln in meiner Jackentasche. Fast 2 Millionen für 4 Stunden Arbeit. Was für ein Glück, dass dieser Idealist ausgerechnet mich gefragt hatte, ob ich ihn bei dieser hirnrissigen Protestaktion unterstützen könnte. Seine größte Sorge war es gewesen, dass er von einem Sondereinsatzkommando ausgeschaltet wurde, ehe er seinen Spruch in die Kameras sagen konnte. Und damit hatte er gar nicht mal so falsch gelegen. Denn schließlich hatte ich wirklich meine gesamte Überzeugungskraft einsetzen müssen, um Hartmann von einem Sturm abzuhalten. Ich schaltete das Radio ein und beschleunigte zu »The Winner Takes It All«. Nun ja, viele halten mich für ein Arschloch. Vermutlich bin ich das auch. Aber sagen Sie jetzt bitte nicht, ich hätte Sie nicht von Anfang an gewarnt. Das war »Alles für Berg Kamen« von Sebastian Fitzek, gelesen von Peter Lonzek. Auf Wiederhören bei Audible. Audible. Clever lesen. Einfach Zeit sparen.